wünsch dir dir. Immer einfach gut. Holst mich aus der Tiefe. Drehst mich auf den Deal. Und ich einfach nah bei dir. Ich glaub, ich brauch nicht mehr. Das ist irgendwie magisch. Ich lass mein Herz für dich auf. In einer Welt voller Tragik. Nimm ich alles in Kauf. Noch nie so viel Gefühl. Hier der Start ist. Ich trau mir mit dir. Einfach immer alles zu. Holst mich aus der Tiefe. Drehst mich auf den Deal. Und ich einfach nah bei dir. Ich glaub, ich brauch nicht mehr. Das ist irgendwie magisch. Ich lass mein Herz für dich auf.